Wie kreiert man eine Blockchain? Technisch gesehen kreiert man eine Blockchain, indem man anhand des Protokolls die Regeln der Blockchain festlegt und sie den Teilnehmern zur Verfügung stellt, welche dann die Blockchain-Datei up-to-date halten. Wir werden noch in einem der späteren Kapitel über das unternehmerische Tun im Blockchain-Bereich sprechen. Bei der Frage, wie man eine Blockchain kreiert, soll es eher um technische Basics gehen. Doch zwei unternehmerische Fragen möchte ich dir jetzt schon aufzeigen. Erstens, du musst entscheiden, welche Information auf der Blockchain abgespeichert werden soll. Und zweitens, warum du für diese Abspeicherung überhaupt als Lösung eine Blockchain benötigst. Die erste Frage ist relativ leicht zu beantworten. Dagegen impliziert die zweite Frage, dass du wirklich ein Problem angehen möchtest, dessen Lösung ein teures, ineffizientes und langsames System namens Blockchain ist. Ich weiß, das klingt abwertend, doch die Kosten für ein dezentrales System sind nun einmal höher als für ein zentrales. Im Unternehmerkapitel werden wir noch im Detail darauf eingehen, denn viel zu viele Unternehmer sind sich dieser Fakten nicht oder nur zu wenig bewusst und kreieren ein dezentrales System, wo gar keines notwendig ist, nur um das Hypewort Blockchain nutzen zu können. Technisch gesehen startet man eine Blockchain mit einem Whitepaper, in welchem die Grundzüge der Idee und deren Umsetzung als Blockchain dargelegt werden. Das Ethereum Whitepaper, welches den derzeit größten dezentralen Computer definiert, findest du zum Beispiel auf GitHub. Wenn du dir das Arbeitsbüchlein zuschickst, habe ich dort den Link für dich auf GitHub hinterlegt. Als nächstes gilt es zu entscheiden, ob man für sein Unterfangen eine komplett eigene Blockchain kreieren will, also ein dezentrales Netzwerk, welches die digitale Datei stützt, oder ob sich diese digitale Datei durch eine andere, bereits existente Blockchain abspeichern lässt, deren darunterliegendes System man dafür bezahlt. Die meisten Firmen starten ihre eigenen Blockchains heute nicht mehr selbst, sondern nutzen andere Plattformen als Basisstruktur. Bitcoin, die derzeit größte Blockchain, ermöglicht dies zum Beispiel über Colored Coins. Die zuvor genannte Kryptowährung Ethereum macht dies über ERC-20 Contracts. Dies sind Verträge basierend auf dem ERC-20 Standard. Was auch den enormen Wert dieser Blockchains schlussendlich untermauert. Will man seine komplett eigene Blockchain kreieren, gilt es als nächstes, das Protokoll hierfür klar zu definieren. Hierbei werden gewisse Regeln und Abläufe fixiert, zum Beispiel, welcher Konsensusalgorithmus wird verwendet? Wie sieht dieser genau aus? Ist diese Blockchain public, also öffentlich, oder privat, also nur von ein paar Teilnehmern einsehbar? Ist die Blockchain permissioned, ist also die Teilnahme an eine Erlaubnis gebunden, oder ist sie offen, also open, für jeden? Wie werden Updates der Blockchain durchgeführt? Im Arbeitsheftchen habe ich dir den Link der Bitcoin-Blockchain angeführt, wessen Protokoll regelmäßig verbessert wird. Es entstehen dabei unterschiedliche Möglichkeiten, um ein dezentrales System als Blockchain zu starten. Erstens, Public und Open. Dies ist der Goldstandard, da hier jeder der Blockchain beitreten kann und auch Außenstehende alle Updates auf dem Ledger einsehen können. Die meisten großen Kryptowährungen und dezentralen Computer befinden sich auf diesem Blockchain-Level. Zweitens, Public, aber Permissioned. Solche Blockchains sind zwar öffentlich einsehbar, um Teilnehmern es zu ermöglichen, beizutreten und sie abzudaten. Es sind aber Berechtigungen notwendig. Viele der Logistik- und Transport-Blockchains befinden sich in dieser Kategorie. Drittens, Private Open. Eine solche Blockchain ist theoretisch möglich, wird aber nur selten genutzt, da es recht wenige oder gar keine Anwendungen dafür gibt. Etwas von außen nicht einsehbar zu machen, zugleich aber jedem Interessenten den Zugang zu erlauben, ergibt in der Regel keinen Sinn. Einige dezentrale Datenspeicher-Blockchains laufen so ab oder Blockchains, welche den Nutzer identifizieren wollen, also KYC, Know Your Customer oder KYB, Know Your Business, nutzen diese Kategorie. Und letztens, viertens, Private und Permission. Diese Blockchain ist von außen weder einsehbar und braucht auch eine Genehmigung, um ihr beizutreten. Viele Firmenblockchains fallen in diese Kategorie. Ein riesengroßes Achtung. Wenn etwas als Blockchain verkauft wird, jedoch von den Teilnehmern selbst nicht einmal gesehen werden kann, so stellt dies per Definition ein zentrales System dar, da man sich nicht sicher sein kann, ob dieses System wirklich dezentral ist. Viele Scams bzw. Abzocken verkaufen sich als private und permissioned, sind jedoch nichts anderes als eine zentrale Datenbank mit all ihren Vor- und Nachteilen. Wenn dies den Teilnehmern auch offen gesagt wird, ist das absolut okay. Nur machen dies die meisten Scams nicht. Und viele Teilnehmer investieren dann Geld in dem Glauben, bei einer Blockchain dabei zu sein, nur um danach draufzukommen, dass die Firma die Datenbank abschaltet und mit dem Geld davonläuft. Nachdem wir die Regeln festgelegt haben, wie Blockchains kreiert werden können, können nun die Teilnehmer der Blockchain beitreten und Updates tätigen. Und dies bringt uns zur nächsten Frage.